Es klingt abgedroschen, aber es waren wirklich andere Zeiten damals. Zeiten, in denen fast keine Frauen in solchen Gremien saßen und in den Sitzungen noch geraucht werden durfte, es aber keine iPhones gab, mit denen man während der Sitzung hätte Mails schreiben können. Zeiten, in denen mächtige Männer die Sachen unter sich regelten. Es galt der Leitspruch von Helmut Schmidt: Besser 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Die Menschen in diesem Vermittlungsausschuss waren während oder nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden. Arbeit bedeutete für sie Aufbau und ein freier Markt tatsächlich die Freiheit des Einzelnen. Die Hartz-Gesetze sind ein Produkt der Ideologie jener Zeit, der Angst vor den Sozialschmarotzern und der Angst älterer Herren vor dem Machtverlust. Sie sind das Produkt von politischer Intransparenz und einer zerstörerischen Lust an symbolischen Machtspielen, die an die Stelle konstruktiver Auseinandersetzung traten. Ein Glück, sagte Christian Wulff damals, dass diese Beratungen 30 Jahre geheim gehalten werden müssen, da so viel dummes Zeug hier geäußert werde. Es waren dann nicht 30 Jahre Geheimhaltung, sondern nur 8. Bei der nächsten Sitzung des Vermittlungsausschusses am 13. November stellte der Minister für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement, sein bisheriges Hartz-Konzept vor. Er sprach von Zuschlägen und Anreizen zur Arbeitsaufnahme, von erheblichen Sanktionen und der Befristung des Arbeitslosengeldes.